Deutschlandfunk. Tolle Idee. Was wurde daraus? Höher, schneller, weiter. So könnte man die Ambitionen des Erfinders der sogenannten Kolibri-Batterie zusammenfassen. Die Elektromobilität stand im Jahr 2010 noch ziemlich am Anfang, als Mirko Hannemann mit einem umgebauten Audi rund 600 Kilometer von München nach Berlin fuhr, mit nur einer einzigen Akkuladung, sagte er. Die Öffentlichkeit war fasziniert, doch viele Experten blieben skeptisch. Der Kolibri-Akku schien seiner Zeit einfach zu weit voraus zu sein. Was ist geworden aus dem einstigen Hoffnungsträger? Nina Rink hat nachgefragt. Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem Weltrekord, der heute gefahren wurde. Und das ist technologisch sicherlich ein Durchbruch. Sichtlich stolz schüttelte der damalige Wirtschaftsminister Rainer Brüderle die Hand von Mirko Hannemann. Der junge Erfinder hatte soeben die erste Langstreckenfahrt mit einem Elektroauto absolviert. Angetrieben wurde es von der brandneuen Kolibri-Batterie von Hannemanns Firma DBM Energy. Die Presse überschlug sich. Von einer Rekordfahrt mit einem Wunderakku war die Rede, einer Sensation mit einer Superbatterie. Doch schon bald nach der Fahrt, im Jahr 2010, werden Zweifel an der Kolibri-Technologie laut. Naja, es waren zwei wesentliche Kritikpunkte. Die eine ist, dass die Nachprüfbarkeit dieser Rekordfahrt sehr wenig gegeben gewesen ist. Der Batterieexperte Uwe Sauer von der RWTH Aachen ist einer der Kritiker. Und erinnert sich bis heute an den Fall. Es hat ja Journalisten gegeben, die irgendwie dort auch in Autos hinterhergefahren sind, aber dann zwischenzeitlich das Auto auch aus den Augen verloren haben. Das ist das eine, es hat nie jemand diese Batterie wirklich ordentlich angucken können. Das andere ist, dass grundsätzlich diese Strecke zu fahren mit bekannter Technologie jetzt auch nicht unmöglich ist. Was bitteschön ist also so innovativ an der Kolibri-Batterie? Und welche Technologie steckt wirklich dahinter, fragen Journalisten und Wissenschaftler. Doch bevor sich unabhängige Experten ein Bild machen können, geht die Garage mit dem Prototyp in Flammen auf. Die Kolibri-Batterie wird zerstört. Ihre Funktionsweise bleibt rätselhaft. Die Frage ist eben, ob die Zelle wirklich eine deutlich höhere Kapazität gehabt hat. Aber da ja eben die Zellen als solches nicht zugänglich gewesen sind, nur auf anderem Weg nochmal über stationäre Systeme, da sind auch Kolibri-Zellen mal verbaut worden. Von denen können wir nur sagen, da wissen wir, dass da jetzt nichts Außergewöhnliches in Bezug auf deren Leistungs- und Energiedaten dran gewesen ist zu dem Zeitpunkt. Also keine Sprunginnovation gegenüber dem Stand der Technik. War also alles nur ein clever inszenierter PR-Coup? Viel Lärm um nichts? Um diesen Verdacht zu entkräften, lässt der Batteriehersteller DBM 2011 einen Nachbau des Rekord A2 testen. Auf dem Rollenprüfstand der Dekra schafft das Elektroauto immerhin knapp 455 Kilometer mit einer Akkuladung. Doch die Stimmung ist da bereits gekippt. Der Erfinder Mirko Hannemann wird als Blender bezeichnet. Zeitungen schreiben vom Batteriebluff und fragen, ist der Kolibri eine Ente? Es wird still um das Unternehmen. 2015 dann der große Knall. Hannemann fliegt aus seiner eigenen Firma. Gegen ihn wird wegen Betruges ermittelt. Auf dem Firmengelände in Berlin hat er bis heute Hausverbot. Helmut von Grollmann ist damals Geschäftsführer und muss Insolvenz anmelden. Unter neuem Namen stellen er und seine Kollegen das Unternehmen neu auf. Kolibri schreibt sich jetzt mit C statt wie früher mit K. Unser Ansatz ist im Grunde gewesen, aus einer Entwicklungsgesellschaft, die davon redet, die Welt zu retten, eine solide Produktionsgesellschaft zu machen und keine Entwicklungsstunde in ein Produkt zu stecken, wo wir nicht sicher wissen, dass wir es auf ein paar hundert Stückzahlen skalieren können. Die Kolibri-Batterie ist ein Lithium-Polymer-Akku, der auch Pouchback-Batterie genannt wird und in ähnlicher Form von verschiedenen Firmen hergestellt wird. Die Zellen solcher Batterien werden in der Regel in Asien eingekauft und für verschiedene Anwendungsbereiche zu größeren Einheiten verbaut. Es sei eine unternehmerische Entscheidung gewesen, nicht auf die Automobilindustrie zu setzen, sondern einen überschaubaren Markt zu suchen, sagt Geschäftsführer von Grollmann. The shortest way to money nennt er das. Ingenieur Lorenz Müller entwickelte den Kolibri-Akku weiter und suchte nach neuen Einsatzmöglichkeiten. Mit Erfolg. Wir sind auch durchaus stolz darauf, welche Projekte zu dem Zeitpunkt teils zum weltersten Mal umgesetzt werden konnten. Dinge wie die Batterie für den ersten Hybridtraktor der Welt, fahrerlose Transportsysteme in Häfen. Ein Haufen Systeme, bei denen wir natürlich auch das gesamte Fundament für das spätere Massenproduktions-Know-how legen konnten. Inzwischen hat das Unternehmen seine Nische gefunden, auf dem Flughafenvorfeld. Dort gibt es Elektromobilität schon seit 20 Jahren. Gepäckwagen, Hubwagen oder Schleppfahrzeuge werden dort mit konventionellen Bleibatterien betrieben. Die Kolibri-Akkus erwiesen sich als überlegen. Da ihnen hohe Temperaturen und Vibrationen weniger ausmachen, halten sie länger. Wir sind weltweit der einzige mit einem realen Betrieb bewiesener Lebensdauer von 10.000 Betriebsstunden. Das sind in heißen Ländern fünfmal ein Bleibatterieleben. Und das ist auch der Grund, warum wir uns als relativ kleines Unternehmen einen Markennamen erarbeitet haben. Die Kolibri-Batterien sind bereits auf mehreren Flughäfen im Einsatz, meist unter extremen Bedingungen. Bei heißer und feuchter Luft im Mittleren Osten und Asien, bei frostigen Temperaturen in Kanada. Zu den Vorzügen gegenüber konventionellen Bleiakkus komme eine intelligente Steuerung des Ladevorgangs, betont Lorenz Müller. Die ermögliche es Flughafenbetreibern, ihre Fahrzeugflotten effizienter zu nutzen. Mein Lieblingsbeispiel dafür lautet ein Flughafenbetreiber, der die Ladestation neben den Coffeeshop gepackt hat und somit die Leute davon überzeugen konnte, wenn sie doch Kaffeepause machen, auch bitte kurz 10 Minuten zu laden. Und plötzlich habe ich 3-Schicht-Betrieb abgedeckt mit einem Fahrzeug. Der Markt wächst weltweit und mit ihm die Nachfrage nach der Kolibri-Technologie, ist sich Geschäftsführer Helmut von Gollmann sicher. In angrenzende Märkte, zum Beispiel die industrielle Logistik, wolle man langsam reinwachsen, sagt er. Das sei ein realistisches Ziel und kein Vergleich zum Hype von damals, findet Uwe Sauer. Wir hatten auch zu der Zeit gesagt, dass ihr hier Batterien in Gabelstapler liefern wollt, aber da war der Zungenschlag doch sehr stark so in Richtung, wir haben da eine Wundertechnologie und die wollen wir keinem zeigen, sehe ich jetzt hier nicht mehr. Das sieht mir erstmal total seriös aus, was man da sieht. Die Kolibri-Batterie hat in einem umkämpften Markt ihre Nische gefunden. Solide Ingenieursarbeit und gutes Management ebneten den Weg zum Erfolg. Von einem Durchbruch in der Batterietechnik spricht heute aber keiner mehr. Tolle Idee, was wurde daraus? Diese Frage beantwortete heute Nina Rink in ihrem Beitrag zur Kolibri-Batterie.